wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute zur Kritik der Gender-Ideologie. Wir hören einen Vortrag von Martin Dornis, betitelt Sex ist nur ein Konstrukt. Dass Geschlecht und Sexualität Konstrukte seien, die es aufzulösen gelte, ist weiten Teilen der radikalen Linken heute ein Gemeinplatz. Zusammen mit der Sexualität gelten derartigem Antisexismus Geschichte, Subjekt und Metaphysik als zu überwindende Gewaltherrschaften über die Vielfalt der Lüste und Körper. Der Vortrag will den Grundlagen derartigen Denkens nachspüren und dabei auch ihren negativen Wahrheitsgehalt aufzeigen. Ausgangspunkt ist halt die Beobachtung, dass in der Linken Foucault und Butler als Theorieansätze zurzeit das Sagen haben und ja, man kann sagen, dass durch sie Marx und Adorno weitgehend abgelöst wurden. Das geht also einher damit, dass das Reden von Konstrukten und Diskursen bei der Linken Hochkonjunktur hat. So gelten beispielsweise, also wenn eine Kritik formuliert wird am Geschlecht oder an der Nation oder an der Rasse, dann werden diese eben gerne als Konstrukte bezeichnet und man meint damit eine tiefgehende Kritik geleistet zu haben. Speziell um gegen die Ungleichheit der Geschlechter zu mobilisieren, wird also im poststrukturalistischen Feminismus die Dekonstruktion als Mittel eingefordert. Und das geht einher mit der These, dass sowohl der Körper als auch das Geschlecht dieses Körpers als durch und durch politisch bzw. durch und durch von der Macht durchdrungen betrachtet werden. In diesem Kontext gelten dann universelle Vorstellungen, also ein Begriff von universeller Menschheit, der gilt dann als, wie man das dann so sagt, als eurozentristisch, als männlich, als kulturimperialistisch. Und die Frage, um die mein Vortrag kreisen soll, die lautet, welche Wahrheit, also welche negative Wahrheit drückt sich in derartigen Denkweisen, in derartigen Ideologien aus? Ich möchte wirklich an die theoretischen Grundlagen ran, also ich werde großteils nur über Foucault und über Butler sprechen und weniger die aktuellen poststrukturalistischen und antisexistischen, antirassistischen Diskussionen um diese Leute herum aufgreifen, sondern also mich wirklich an diese Theorien heranmachen. Ich komme damit dann also erstens gleich zu Foucault, beziehungsweise wie ich es genannt habe, zu Foucaults Machtphilosophie. Der Titel drückt dann also schon aus, Macht ist das zentrale Thema in der Philosophie von Foucault. Foucault betrachtete diese Macht, diese selten näher bestimmte Macht, als das wichtigste und zentrale Entwicklungs- und Integrationsprinzip der Gesellschaft überhaupt, zumindest in einer bestimmten Zeit in seiner Entwicklung, aber dazu kann man noch kommen. Und damit trifft er, könnte man so sagen, den Nerv der heutigen Gesellschaft, den Nerv der heutigen Zeit. Und zu fragen ist aber, worin dieser Nerv überhaupt besteht. Dazu soll einen Überblick über Foucaults Gesamtwerk bieten. Und zwar möchte ich dabei, also entgegen der eigenen Weisung von Foucault, der ja mal sagt in einem Interview, fragt mich nicht, wer ich bin, weil ich bin ja immer ein anderer. Und da gibt es ja so viele Brüche. Und da sind die Leute natürlich verwirrt, wenn ich mal das eine, mal das andere sage. Aber das gehört halt dazu. Also genau dieser Weisung möchte ich mich nicht unterwerfen, weil da würde ich dieser Ideologie selbst schon auf den Leim gehen und möchte stattdessen tatsächlich durch die verschiedenen Entwicklungen hindurch versuchen, sein Werk auf einen Begriff zu bringen. Die zentrale Frage, könnte man sagen, die über allem steht, muss man ganz schlicht, was heißt es, Mensch zu sein? Eine wichtige Antwort, mit der sich Foucault halt herumschlug, ist halt die Bestimmung des Menschen als ein sexuelles Wesen. Und Sexualität bezeichnet er eben als nicht natürlich, sondern als historisch entstanden. So viel erstmal als Vorbemerkung dazu. Also was genau das bedeutet, werden wir sehen. Zentrale Werk von Foucault, das war also das noch weitgehend existenzialistisch geprägte Buch Wahnsinn und Gesellschaft, also das erschien in den 50er Jahren. Und wenn man das liest, es klingt grundlegend anders als das, was man heute so unter derartiger Theorie versteht. Da ist er nämlich durchaus noch der Meinung, es gibt eine natürliche Sexualität und es gibt, es gibt Träume und es gibt eine Erotik und es gibt einen Wahnsinn und es gibt einen sogenannten Orient. Und diese werden von der gleichschaltenden Vernunft der kapitalistischen Klassengesellschaft unterdrückt und ausgegrenzt. Also das nennt er in dem Buch seine Repressionstheorie, die er dann später verabschieden wird. Also sein Kritikpunkt ist, dass durch die Ausgrenzung dieser sogenannten Anderen eine Ordnung hergestellt wird und er will gegen diese Ordnung mobilisieren und das sogenannte Konkrete gegen das Allgemeine gegen das Abstrakte verteidigen. Also das Konkrete sind eben die Leute, die zu Wahnsinnigen erklärt werden. Das Konkrete ist das Reich der Lust. Das Konkrete sind die Träume. Das Konkrete sind der Orient und die werden eben unterdrückt. Es gibt dann eine Repression. Dieser Konzeption steht so eine Mischung aus heideggerschem Existenzialismus und marxistischen Ansätzen und natürlich sehr viel Psychoanalyse auch. Und die Konzeption orientiert sich sehr stark eben also an Nietzsche, wo eben halt die rauschvoll-lustvolle Vereinigung soll zum Durchbruch verholfen werden. Ich will das jetzt erstmal so vorab darlegen, also komm damit. Ja, das zweite sozusagen entscheidende und wichtige Werk, ebenfalls auch in den 50er Jahren, das war also die Ordnung der Dinge. Foucault vollzieht darin seinen Übergang, also von dem, sage ich jetzt mal, so um sich diese Schiffrin mal zu bringen, von einem existenzialistischen zu einem strukturalistischen Denken. Und das geht ganz zentral einher mit seiner Bemerkung, dass er die moderne Gesellschaft kritisiert. Diese sei dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch die Bühne der Geschichte betritt. Also der Mensch als Begriff. Also erstmals wird vom Menschen gesprochen. Der zentrale Punkt bei der Durchsetzung dieses Menschen sei die Aufklärung gewesen, also speziell in ihrer Formulierung durch Kant. Von Kant kennen wir ja vielleicht die sozusagen sprichwörtliche kopernikanische Wendung, also alle Philosophie soll sich aufs Subjekt hinbewegen und vom Subjekt ausdenken und die gesamte Welt betrachten als vom erkennenden Subjekt überhaupt erst hergestellt. Und das bezeichnet er als eine Verdunkelung. Also in Wirklichkeit, also seiner Auffassung nach keine Aufklärung, sondern es ist eine Verdunkelung. Und er verbindet das mit der Kritik, dass das sich das Subjekt hier nur noch auf sich selbst bezieht. Also sozusagen der Mensch als Subjekt, und der bezieht sich einzig und allein nur auf sich selbst. Und das wird dann auch noch als Aufklärung verkauft. So, also die Kritik von Foucault. Ausweg geht immer noch davon aus, dass die Gesellschaft eine repressive, eine unterdrückende Gesellschaft ist und also es eine kapitalistische Klassengesellschaft gibt, die die Einzelnen unterdrückt und sie eben dabei aber eben schon hier auch zu Menschen macht. Und sein Ansatz zu diesem Zeitpunkt ist, auf die befreiende Kraft der Sprache zu hoffen. Die Sprache sei, und da orientiert er sich also an der Lacanischen Psychoanalyse, für die Sprache das Unbewusste ist und das Unbewusste eine Sprache. Also die Sprache hat eben unbewussten Charakter, weil wir sehr vieles sagen, wenn wir etwas sagen, sehr viel gleich viele andere Bedeutungen mitformulieren. Und aufgrund dieses Charakters soll also die Sprache den Charakter haben, die einzelnen Leute da irgendwie also vom Menschsein zu befreien, weil die Sprache eben das Unbewusste ausdrücken würde. Und zwar geht es ihm da ganz speziell darum, dass der Mensch seine Endlichkeit, also worum es ihm geht, ist, die sollen ihre Endlichkeit entdecken. Die sollen entdecken, dass sie endliche, also demzufolge sterbliche Wesen sind. Das wäre ihnen nämlich als Menschen, als Subjekte verschlossen. Was sich sozusagen durchzieht durch diese beiden von mir bis jetzt besprochenen Werke, also Wahnsinn und Gesellschaft und die Ordnung der Dinge, ist also, dass auf ein Konkretes zurückgegriffen wird. Die Gesellschaft ist das Allgemeine, das Abstrakte, der totale Zusammenhang und dem steht gegenüber sozusagen die vielen Einzelnen, die ursprünglich sind und die konkret sind und die, das sagen wir dann in Worten von Heidegger sehr gerne, also das Subjekt, das nach Freiheit strebt, das freiheitsstrebende Wesen, das wird also unterdrückt. Er greift also auf ein Konkretes zurück und dieses Konkrete, so meine These, ist aber dem theoretischen und philosophischen Zugriff verstellt. Einen Ausflug in die Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts unternehmen, um darzulegen, wie wurde zu verschiedenen Zeiten versucht, auf dieses Konkrete zurückzugreifen. Wie wurde auf dieses Ursprüngliche, auf das Einzelne, auf das angeblich Spontane versucht zurückzugreifen? Und wie verfiel man überhaupt auf den Gedanken, so etwas tun zu wollen und tun zu müssen? Das führt uns zurück an den Beginn des 20. Jahrhunderts, nämlich im Übergang zur spätkapitalistischen Gesellschaft, in der die gesellschaftlichen Prozesse zunehmend dadurch gekennzeichnet waren, dass die gesellschaftlichen Zusammenhänge also zunehmend als naturhaft und biologisch und organisch erschienen, also da auch mit dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts bestimmte zu dieser Zeit das Denken und die Nation wurde als Volk gedacht, zumindest in Deutschland, und ähnliche Tendenzen zeichneten sich auch in anderen Ländern ab. Zeit geriet auch die bürgerliche Philosophie, die also bis dahin weitgehend liberal orientiert war, geriet in eine tiefe Krise. Und um eingangs also zu verdeutlichen, wie diese Krise reflektiert wurde, eine Bemerkung von Nietzsche, also etwas vorher schon, dieser ideologischen Zusammenballung, die sich da in den bürgerlichen Köpfen vollzog. Also Nietzsche meinte, nichts steht auf festen Füßen, es ist alles glatt auf unserer Bahn und dabei ist das Eis, das uns noch trägt, so dünn geworden. Wir fühlen alle den warmen, unheimlichen Atem des Tauwindes. Wo wir noch gehen, da wird bald niemand mehr gehen können. Und die europäische Kultur befände sich in einer Tortur der Spannung und rase wie auf eine Katastrophe los. Ja, nach Hegels ja Philosophie ihre Gedanken in Zeit gefasst und Nietzsche gelang es, diesen Zeitpunkt, also ja, die Zeit in diesen Worten halt meines Erachtens recht treffend auf den Punkt zu bringen. Theoretische Strömung zur damaligen Zeit, die durchaus sehr einflussreich war und die akademisch teilweise auch den Ton angab, war der sogenannte logische Positivismus, der quasi als Gegenströmung dazu betrachtet werden kann, gegen den sich also die Strömung, gegen die sich die bürgerliche Philosophie, die bürgerliche Kulturkritik, die sich dann sehr bald auf die Suche nach dem Konkreten begeben wollte und wird, von den Sätzen, die sich also ab. Wittgenstein meinte zum Beispiel, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Oder Carnap formulierte, das denkende und vorstellende Subjekt gibt es nicht. Also die dann eher liberal orientierte bürgerliche Philosophie sagt, dass es so etwas wie Vernunft und Freiheit und so etwas wie Spontanität eigentlich nicht gibt. Das ist also ein philosophischer Irrtum. Und die bürgerliche Kulturkritik, die reagierte auf diese Situation letztlich mit panischem Schrecken und versuchte sozusagen dieses Konkrete, was es nun nicht mehr geben sollte, in irgendeiner Weise zu retten. Krise der Lebenswelt oder man sprach von der Herrschaft des kalten und berechnenden Geistes. Man sprach, jetzt Max Weber zitiert, der kommt da dazu, die Entzauberung der Welt. Oder um Heidegger zu zitieren, er kritisiert dann also die Vermassung, also dass das Individuelle und Vielfältige und Konkrete in der Masse aufgeht. Oder Wilhelm Dilthey, der sagte, der Erlebnischarakter unserer Dinge tritt immer mehr zurück und der Mensch selbst schaltet sich aus. Es wird also kritisiert, dass nochmal Dilthey der Erlebnischarakter verschwindet. Die Krise der Lebenswelt. Es gibt eigentlich kein Leben mehr. Es wird alles so kalt und starr und abstrakt. Reformulierung von Problemen, die durchaus auch schon von der materialistischen Kritik gestellt wurden, namentlich von Karl Marx, aber jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts werden sie antimaterialistisch aufgegriffen. Marx hatte bereits ganz früh in den Manuskripten die Reduktion des größten Teils der Menschheit auf die abstrakte Arbeit kritisiert und sie auf die Selbstzerrissenheit der kapitalistischen Gesellschaft zurückgeführt. Allerdings der ihm folgende Marxismus machte sich mit seiner Arbeitsontologie weniger die Ideen und Gedanken von Marx zu eigen, sondern entwickelte sich, um hier Stefan Breuer zu zitieren, eigentlich zum Geschäftsträger des Kapitals im Lager des Antikapitalismus, also eine pure Belohnung der freien und ungehemmten Produktivkraftentfaltung. Marxismus degenerierte zu so etwas Ähnlichem wie Emmers Sozialdarwinismus. Also eine ewige Entwicklung hin zum Fortschritt. Und der Marxismus wurde eine Staats- und Unterwerfungsideologie, und zwar nicht erst mit Stalin und auch nicht erst mit Lenin, sondern das geht bis auf Engels zurück. Sah der Marxismus dann am Anfang des 20. Jahrhunderts aus. Im Gegensatz dazu brachten die bürgerlichen Kulturkritiker immerhin zur Sprache, dass es ein Problem mit so etwas gibt wie Verdinglichung, und besonders scharf attackierten sie gerade die Wesensgleichheit des Marxismus zur positiven Wissenschaft. Beispielsweise Max Weber, durchaus nicht dumm, formulierte, die korrekte Sozialdemokratie drillt in den Massen den geistigen Parademarsch und führt bei ihnen eine Schutzpockenimpfung für die Interessen der herrschenden Ordnung durch. Er kritisierte, dass die marxistische Arbeiterbewegung noch die letzten Reste an individueller Autonomie kassiere. Beispielsweise mit ihrer Forderung nach einer Verstaatlichung der Produktionsmittel, die nach Webers Ansicht gerade nicht ein Zerbrechen des stählernen Gehäuses bedeuten würde. Das ist also die Beschreibung Webers für das, was in der Zeit passierte. Nein, vielmehr, sondern was dann eintritt, ist, dass auch noch die Leitung der Betriebe bürokratisch würde. An diesem Punkt stellten sich der konservativen Kulturkritik zwei mögliche Wege. Den einen Weg beschritt also Weber, der meinte, man müsse zumindest irgendwelche Reste individueller Bewegungsfreiheit retten. Das ist die eine Linie, also irgendwie innerhalb des Bestehenden gucken, was noch geht. Und die andere Linie fordert eine radikale Kehrtwendung gegen alles, was mit Wissenschaftlichkeit und Rationalität zu tun hatte. Dafür stehen im Großen und Ganzen drei Strömungen ein, die Anfang der 20er Jahre da so rumwirbeln. Das ist erstens die Lebensphilosophie Diltheis und zweitens die Phänomenologie von Edmund Husserl und drittens dann Martin Heidegger mit seiner Existenzialontologie, auf den dann ja Foucault und Butler maßgeblich zurückgreifen. Also Losung dieser Bewegung, könnte man sagen, zu den Sachen selbst. Das ist Zitat Edmund Husserl, darum sollte es gehen. Darum, das zu erfassen, was vor allem theoretischen Denken selbst gegeben ist. Also die Theorie hat die Wahrheit und Wirklichkeit verschleiert und sie kann sie nicht mehr erfassen, bringt sie auf Naturgesetze herunter, macht sie berechenbar, es gibt nur noch Zahlen und Verhältnisse. Und diese Theorie ist es also nicht, was da in der Philosophie noch weiterbringe, sondern es müsse also darum gehen, etwas zu erfassen, was vor aller Theorie liegt. Das wollte Husserl. Und damit wurde, und das ist diesem Denken durchaus anzurechnen, also es gab ja auch in der kritischen Theorie umfassende Auseinandersetzung mit dem Husserl, Adornos, wie heißt du genau, Kritik der Erkenntnistheorie oder so ähnlich, habe ich den genauen Titel nicht. Ja, also der hat den ja durchaus beispielsweise angerechnet, dass die was auf den Punkt bringen, nämlich, dass sie die kapitalistische Identitätslogik versuchen zu fassen zu bekommen. Und genau das hatte ja der Marxismus eben versäumt und sich dabei eben nicht in die Tradition eben gerade von der marxischen Fetischkritik gestellt. Also es gibt eine Unterwerfung und es gibt eine Verstümmelung des Besonderen und diese wurde von den Strömungen durchaus korrekt herausgearbeitet und dabei wurde dann allerdings, um des Konkreten habhaft zu werden, um das, was sich den Begriffen entzieht, letztlich doch noch zu fassen, wurden allerdings das Besondere und das Allgemeine miteinander unauflöslich verschmolzen und das Konkrete, das man habhaft werden wollte, wurde so zu einem Inbegriff des Abstrakten. Umstritten war bei dieser Sache, also bei diesen drei Strömungen, die sich dem Konkreten zuwenden wollten, die Frage, auf welchem Weg man überhaupt dieses Konkreten, was uns doch verstellt ist, habhaft werden wollte. Da gab es den schon erwähnten Wilhelm Dilthey, der das mit einer Geisteswissenschaft wollte. Also er meinte, jenseits von Subjekt und Objekt, die also das kalte und abstrakte und berechnende Denken über die Menschen bringe, gäbe es ein Erlebnis. Und dieses Erlebnis stünde quasi vor Subjekt und Objekt. Und man muss sozusagen an das ursprüngliche Erlebnis anknüpfen. Das war also sein Weg, den er vorschlug. Husserl hingegen meinte, dass man das Subjekt wieder gewinnen müsse. Und zwar indem man die Struktur der menschlichen Umwelt untersuche, durch Beschreibung, durch genaue Beschreibung und ging davon aus, wesensmäßig sei diese menschliche Umwelt heute und immer dieselbe. Und er konzipierte eine Wesenslehre, die genau das ans Tageslicht befördern sollte. Also auch wieder ein Zugriff auf die Welt, die vor der Spaltung in Subjekt und Objekt liegen soll. Einerseits gäbe es halt sozusagen einen abstrakten Zusammenhang und andererseits die Lebenswelt. Damit wurde also die Welt rigoros in zwei Teile verdoppelt. Und alles Erscheinende in seiner reinen Wesenslehre auf ein absolutes Ich zurückgeführt. Aber es durfte jetzt kein Spannungsverhältnis mehr geben zwischen dem Einzelnen und dem Besonderen. Denn das, was man da in der Beschreibung erfasste, sollte ja unmittelbar konkret sein. Also man log sich da was in die Tasche. Man sagte halt, so, wir sind jetzt tatsächlich dran am Konkreten, an dem, was absolut nicht vermittelt ist. Das Spannungsverhältnis zwischen Begriff und Sache wurde damit aufgegeben. Und das verdeutlicht ein grundlegendes Problem, nämlich eine innere Dialektik, die dieser ganzen auf das Konkrete zielenden Kulturkritik innewohnt, nämlich, dass die Gewalt der Form, also die Gewalt des Abstrakten, gegen die man rebelliert, dass die in dieser Rebellion selbst noch einmal verstärkt wird. Und genau diesem Problem sitzt auch der bekannteste und konsequenteste und durchaus auch radikalste Vertreter dieser Hinwendung zum Konkreten auf, nämlich Martin Heidegger. Der geht nun insofern am weitesten, als er dieses Subjekt-Objekt-Gehäuse und den Griff nach dem Konkreten gleich auf so fundamentale Weise lösen will, dass er der gesamten philosophischen Entwicklung Europas, also angefangen von Sokrates, unterstellt, dass sie nichts war als eine Herrschaft über das Konkrete, und an deren Ende würde also die Welt heillos. Wir würden also heute, also damals in 20er Jahren, in einen Zustand der Heillosigkeit versinken, und so die moderne Wissenschaft und Technik, die von Husserl und Dilthey als grundlegendes Übel angesehen wurde, da sagte also Heidegger, ja, das ist ganz schön schlimm, aber das ist nicht der wirkliche Grund des Übels, sondern der wirkliche Grund des Übels ist die gesamte abendländische philosophische und metaphysische Tradition überhaupt. Also die grundlegende Ablehnung der Metaphysik steht da im Mittelpunkt, die Ablehnung eines Unterschieds zwischen Begriff und Sache, die Ablehnung eines Unterschieds zwischen Subjekt und Objekt. Was er will, wie er rauskommen will, ist den gesamten Verfall, so nennt er die Philosophiegeschichte, also alles seit Sokrates ein einziger Verfall. Und diesen Verfall könnte man überspringen, weil es gab nämlich vorher mal sogenannte seinsverbundene Epochen der Menschheitsgeschichte, in denen es halt noch kein Subjekt und Objekt angeblich gegeben hätte. Und ja, die Nennkraft der Sprache nennt er das, die könnte uns einen Zugang geben zu diesen seinsverbundenen Epochen, und so konnten wir das wahrhafte Wesen der Dinge schließlich doch noch erkennen. Also können am Ende, wenn wir die Metaphysik beiseite sprengen, dann doch noch zum Konkreten hin gelangen. Ja, aber Heidegger stand dann wieder vor dem Problem, also dasselbe Problem, das sich auch einem Husserl stellte oder das sich auch einem Dilthey stellte. Also er hielt am Ende letztlich auch wieder nichts anderes in der Hand als eben nur ein erkennendes Subjekt. Also weil das Subjekt nun mal das Beschreibende und Erkennende ist. Und auch das, was da den Verlauf des Verfalls überspringt und was die Nennkraft der Sprache zum Ausdruck bringen will, ist am Ende halt eben wieder ein Subjekt. Das nennt er aber nicht mehr so, sondern es nennt er nunmehr Dasein, um zu verdeutlichen, dass es ganz konkret und ursprünglich ist. Es ist letztendlich ein Dasein, das sich zum Eigentlichen und zum Ursprung ausstaffiert, und damit sieht es dann letztlich so aus, dass alles Seiende auf eine reine Identität mit sich selbst reduziert wird. Also das Einzelne, was mich umgibt, wird dann als vor aller Subjekt-Objekt-Spaltung ursprünglich gegeben betrachtet, und jegliche Möglichkeit, das, was mich da umgibt, noch irgendwie kritisch zu durchdringen, wird abgeschafft, weil es darf ja eben kein kritisch durchdringendes Subjekt mehr geben, sondern es muss ja das ursprüngliche Dasein sein. Also das Allerkonkreteste ist letztendlich das Allerabstrakteste. Ja, und damit gerät die Suche nach dem Konkreten zur Abschaffung all dessen, was eben noch eine kritische Vermittlung bewerkstelligen könnte. Aber Heidegger, der war dann wirklich der Klügste von den Leuten und der konsequenteste Denker unter den Leuten, die also sich da auf diese Suche nach dem Konkreten machten. Und dem war schon irgendwie klar, dass es da ein Problem gibt. Und das versuchte er philosophisch zu bewerkstelligen, auch sozusagen an dieses Problem noch ranzukommen. Na, da kam er auf eine sehr interessante Schlussfolgerung, nämlich wenn das Konkrete nicht greifbar ist und sich halt entzieht und nie da ist, dann könnte ja sein Wesen darin bestehen, dass es das Verschwindende ist, also dass das weggeht, also das, was immer schon vorab auf sein Ende hin orientiert ist. Und so formuliert er dann in seinem frühen Hauptwerk seinen Zeit, der Tod ist die eigenste Möglichkeit des Daseins. Also das Wesen des Konkreten ist eben, dass es verschwindet, weil man es ja nicht greifen kann, weil es ja letztlich nichts ist. Also es strebt dem Tod entgegen. Und damit wird dann letztlich offenkundig, dass die Unterwerfung unter das Schicksal und dass die freudige Bejahung dessen, was ohnehin geschieht, da wird dann blöderweise immer Nietzsche herangezogen, so liebe das Schicksal, obwohl, naja, Nietzsche meinte das ganz anders. Und jetzt zum Heidegger. Also wenn ich ihn als radikalen, konsequenten Denker bezeichnet habe, dann meine ich tatsächlich nicht, dass ich den ungeheuer super finde, sondern dass er eine bestimmte Art zu denken konsequent auf den Punkt bringt. Also nämlich diese konservativ kulturkritische Suche nach dem Konkreten, was man letztendlich nicht greifen kann. Und man aber unbedingt greifen will, weil man unter der, wie die halt sagten, starren und kalten Welt, kapitalistischen Welt, tatsächlich leidet. Also will man nach etwas greifen, was ursprünglich ist, kriegt das aber nicht zu fassen. Und das versucht er sozusagen, also er erkennt, also er will das auch, er hat dieselbe Motivation, aber erkennt eigentlich schon, dass das nicht geht. Und denkt von dem Punkt aus konsequent weiter, ohne dabei zu einem fortschrittlich denkenden Menschen zu werden, sondern einfach seine, diese in letzter Konsequenz barbarische Position halt bis zu einem bestimmten Punkt oder bis zum letztmöglichen Punkt, nämlich seiner Formulierung, das Dasein strebt zum Tode hin, halt durchzuformulieren und durchzubuchstabieren. Also es gibt eine bestimmte Kritik an Heidegger, die namentlich aus dem Spektrum der positivistischen Philosophie kommt und die tatsächlich dann sagt, Heidegger, also das Sein, was ist das Sein, das Sein ist das Sein, solche Sätze finden sich ja da zuhauf und ausgehend davon zu behaupten, es sei quasi nur Müll. Also wenn, dann ist es ja gefährlicher Müll. Wieso nach Punkt? Ja, also was ESO-Müll. Er glaubt nicht an, also er ist kein Mystiker. Also ich glaube, da muss man ihn auch ernst nehmen. Er grenzt sich von dem, also er würde, säße er hier, also radikal Einspruch erheben. Und sagen, also er glaubt nicht daran, dass es ein Zurück hinter die kopernikanische Drehung Immanuel Kants gehen kann. Er würde sagen, die ist nie möglich. Jedenfalls geht es darum, sich dem Schicksal zu unterwerfen. Und so meine These jetzt quasi dazu, diesen kleinen Exkurs, dass letztlich jede Suche nach dem anderen zwangsläufig, wenn sie so konsequent ist wie Heidegger, genau an diesem Punkt landen muss, das Konkrete eben über den Tod zu denken. Und genau das begegnet uns schon im allerersten Werk von Foucault, also in Wahnsinn und Gesellschaft und ganz speziell dann in der Ordnung der Dinge, dass der Mensch sich vom Menschen befreien soll, indem er einerseits das Reich der Lust entdeckt und andererseits aber sein Tod, seine Endlichkeit. Und zwar dadurch, dass die Sprache befreit wird. Dass die Sprache mit ihrem unbewussten Charakter soll eben die Endlichkeit des Menschen ausdrücken. Nun mache ich in der philosophischen Entwicklung Foucaults dann doch mal einen Sprung, weil ich kann nicht alles erzählen, was ich hier so habe. Das würde dann wirklich etwas länger dauern. Ein Sprung in die 70er Jahre, hin zu dem erwähnten Werk Überwachen und Strafen von Foucault. In engem Zusammenhang stehen andere Schriften, namentlich eine Antrittsrede, die unter dem Titel Die Ordnung des Diskurses veröffentlicht ist und der erste Band des vielbändig konzipierten Sexualität und Wahrheit, da heißt Der Wille zum Wissen. Und hier deutet sich dann also im Denken Foucaults eine grundlegende Verschiebung an. Und zwar die Macht selbst wird er nicht bloß unterdrücken. Ich hatte ja vorhin gesagt, Foucault hatte eben die sogenannte Repressionstheorie entworfen. Die Repression, die das Konkrete unterdrückt. Und bei ihm stellt sich jetzt so dar, dass diese Macht eben nicht unterdrückt, sondern dass sie produktiv ist. Das ist so eine sehr gängige Formulierung von Foucault aus dieser Zeit, die kommt da immer wieder und die wird halt namentlich von Butler, die genau an diese Phase Foucaults anknüpft, immer wieder formuliert, dass Macht nicht nur unterdrückt, sondern dass Macht produktiv sei. Macht also produziert, fragt sich, was produziert sie? Also sie produziert genau das, was sie unterdrückt, nämlich das Individuum. Der Mensch ist also nicht unterdrückt, sondern er ist selbst als Mensch Unterdrückung. Und in ganz engem Zusammenhang mit dieser These, dass der Mensch selbst schon Unterdrückung sei, steht also für Foucault in dieser Zeit, im ersten Band von Sexualität und Wahrheit, der Gedanke, dass gerade in dem Zusammenhang, wenn man vom Menschen als einem sexuellen Wesen spricht, dass genau da in diesem Punkt man Ja zu seiner Unterwerfung sagt. Also er sagt, diejenigen, die eine sexuelle Befreiung fordern, die eine Befreiung der menschlichen Triebe fordern, die eine Befreiung der Libido einklagen, er mag da, das sagt er recht offen, einerseits an sich selbst auch denken, also an sich selbst in 50er Jahren, aber eben auch die in dieser Zeit gesellschaftlich so recht aktiven marxistisch-psychoanalytischen Strömungen, also gerade eben im Kontext der 68er-Revolte, wo also das Entdecken der eigenen Lust und der eigenen Sexualität als Hebel der Befreiung galt. Und dem hält Foucault entgegen, wer Ja sagt zum Sex, der sagt Ja zur Unterwerfung. Dahinter steht, die Macht ist alles, also die Macht ist sowohl das Herrschende und die Macht ist auch das Unterdrückte. Und diese Macht ist keine Herrschaft, sondern diese Macht ist der immerwährende Krieg aller gegen alle. Also das unentwegte Kämpfen nicht von Menschen, sondern von Kräftekonstellationen, die sich aneinander abarbeiten. Und ja, also das durchaus, sage ich jetzt mal, als Naturkonstante gedacht. Die Gesellschaft ist gekennzeichnet von einem ewigen Kampf miteinander, Ringen von Kräften und Verschiebungen. Diese alle zusammen stellen die Macht dar. Und diese Macht ist prinzipiell undurchdringlich. Nun ist, und das möchte ich ja zu den Gedanken von Foucault anmerken, gewiss nicht der Mythos einer lediglich unterworfenen Sexualität, diesen Gedanken Foucaults entgegenzuhalten. Aber da war übrigens die marxistische Psychoanalyse nach Wilhelm Reich in 20er Jahren auch schon so weit, das zu erkennen. Also dass Sexualität nicht etwa einfach nur befreit werden müsste und dann kommt irgendwie der Kommunismus oder so. Formuliert also seine Gedanken unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, auf die ich jetzt näher eingehen möchte, und zwar unter Bedingungen der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital werden die Muskeln und Nerven der Individuen zu Momenten kapitalistischer Verwertung gemacht, also zu Momenten der kapitalistischen Maschinerie degradiert. Also der Kapitalismus wandelte sich vom 19. ins 20. und in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein grundlegend. Wir haben es nicht mehr mit einer Gesellschaft zu tun, die den einzelnen lediglich den Produktionsprozess kapitalistisch erfasst und äußerlich ausbeutet, sondern wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die sich, wie Marx das nennt, in der großen Maschinerie den gesamten Produktionsprozess unterwirft und die Individuen letztlich zu Anhängseln des Kapitals macht. Vor diesem Hintergrund formuliert Marcuse etwa, dass die einzelnen Menschen und ihre Fähigkeiten zu Abnormitäten verkrüppelt werden. Der organischen Zusammensetzung des Menschen, also in Anlehnung an die Formulierung von Marx, nach der das Kapital an dem Punkt, wo es immer mehr auf Maschinerie zurückgreift, sich verdinglicht und stabilisiert, zu einer zweiten Natur stabilisiert und die Gesellschaft immer undurchdringlicher wird, sich immer mehr verschleiert und fetischisiert. In diesem Zusammenhang spricht also Adorno davon, auch der Mensch selbst verändert sich. Also der Anteil an ihnen, der sie zu bloß Produktionsmitteln macht, steigert sich gegenüber jenem Anteil, der sie als menschliche Zwecke auszeichnet. Und damit kommt es bei den Einzelnen zunehmend zu einer unmittelbaren Identifikation mit der Gesellschaft. Aber nicht nur zur Schwächung der ohnehin schon zwanghaften autoritären Individuen, sondern die Einzelnen wissen innerhalb derartiger Verhältnisse immer weniger zu unterscheiden zwischen quasi psychoanalytisch gesprochen zwischen ihrem Ich, ihren Triebanteilen und ihrem Über-Ich. Das fällt also alles mit dieser Veränderung der organischen Zusammensetzung des Menschen in eins. Nach Marcuse werden die einzelnen Triebanteile zersplittert und es gibt schließlich keine Instanz mehr, die das Ich noch zusammenhielte, von der Widerstand ausgehen könnte. Gesellschaftlichen, barbarischen, asozialen Triebe werden direkt vergesellschaftet, mobilisiert und sozialisiert. Die Einzelnen werden damit libidinös und aggressiv, wie Marcuse wiederum das sagt, an die wahren Form gebunden. Sie verwandeln sich in ein Bündel von Reflexen und Marcuse kommt vor dem Ausgangspunkt zu der Formulierung, dass die Konterrevolution in der Triebstruktur verankert ist. Dann die Individuen tatsächlich ein Produkt des Kapitalverhältnisses und alles, was konkret aussieht, ist in Wirklichkeit eine Pseudokonkretion. Also es sieht konkret aus, ist aber in Wirklichkeit als konkretes Ausdruck des Abstrakten. Und diese gesellschaftliche Entwicklung ist der Hintergrund dessen, warum also das Konkrete entschwindet, weil dem Konkreten nicht habhaft werden kann, warum sich ab den 20er Jahren bürgerliche Philosophen auf die Suche nach der Lebenswelt machen. Und genau dieses subjektlose Subjekt ist letztendlich auch der Hintergrund dafür, warum Foucault formulieren kann, dass der Mensch selbst durch und durch von Macht durchdrungen ist, selbst ein Produkt der Macht ist und auch seine Triebe, also seine Sexualität, letztlich kein Ansatzpunkt der Befreiung sein kann. Also der Gedanke ist erstmal durchaus nicht falsch. Bereits Karl Marx im ersten Band des Kapitals in seiner Wertformanalyse, dass es eine durchaus repressive Vermittlung in der kapitalistischen Gesellschaft gibt. Denn schließlich macht die eine Ware, die dir als Gebrauchswert erscheint, die andere, die dir als Tauschwert erscheint, zur Naturgestalt ihres gesellschaftlichen Ausdrucks. Also ein Verhältnis, ein gesellschaftliches Verhältnis erscheint als naturhaft. Und diese Rettung dieses anderen, dieses Gebrauchswerts, der eben nur noch zum Ausdruck des Tauschwerts wird, ist durchaus auch schon Marx gegangen. Also dabei ging es durchaus auch um eine Rettung des anderen. Und zwar, bei allen Problemen, die wir hier verhandeln, ist genau dies ein Auswälzen der Probleme, die Marx im Kapitel über die Wertformanalyse stellt. Aber der Unterschied ist, bei Marx war diese Problematik noch auf eine damals noch unabhängige Zirkulationssphäre beschränkt, während die gesamte Gesellschaft, die Produktion, eben noch nicht durch und durch von kapitalistischer Verwertung durchdrungen war. Also Produktion und Kapitalismus waren sich in gewisser Weise noch äußerlich. Das waren wie zwei Prinzipien. Und die gesamte Gesellschaft war noch nicht von der kapitalistischen Formierung durchdrungen, zumindest erst in Ansätzen. Marx erkannte zwar, dass es in die Richtung geht, also in diesem Sinn formulierte er eben, dass die formelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital übergeht zu einer reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital, dass also der Produktionsprozess und damit die Menschen selbst von der kapitalistischen Verwertung erfasst werden. Das war zu Marxens Zeiten noch nicht durchgängig so. Das war erst eine Tendenz, die sich abzeichnete. Und an diesem Punkt war es durchaus noch legitim, auf so etwas wie ein Konkretes zu hoffen. Es gab noch so etwas wie eine proletarische Erfahrung. Es gab noch durchaus Gründe, gegen die kapitalistische Verwertung des Gebrauchswerts zu protestieren und gegen die mangelnde Befriedigung menschliche Bedürfnisse einzugehen. Also die Not und das Elend der Menschen waren durchaus noch ein Grund zu sagen, die Gesellschaft wird ihrer Funktion nicht gerecht und wir müssen gegen diese kapitalistische Verwertung protestieren. Also ein Widerspruch innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft selbst. Marcuse nennt das eine zweidimensionale Gesellschaft. Aber das ist eine Konstellation vergangener Zeiten. Denn die Produktion hat eben den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang erfasst und stellt sich da seinerseits als zweite Natur, als ein absolut naturhafter Zwangszusammenhang und ist dieses Individuum dann einmal tatsächlich in kapitalistische Verwertung und in Gesellschaft aufgelöst, dann hat sich es eben mit dem Konkreten gegessen. Wenn ich von Gesellschaft aber in einem spezifischen Sinne spreche, dann meine ich damit schon einen kapitalistischen Vermittlungszusammenhang. Und dem stand schon Natur in einem weiteren Sinne insofern gegenüber, als dass sie also Material dieser Vermittlung war. Das, worauf sich die kapitalistische Gesellschaft verwertend bezog. Und da gab es zumindest erstmal einen Gegensatz oder sogar einen sprengenden Widerspruch. Und der ist aber von dem Punkt nicht mehr haltbar, wo, also an dem die Gesellschaft sich diese Grundlagen zunehmend unterordnet. Also wo das Kapital sich selbst ein Gemeinwesen schafft, nämlich die kapitalistische Gesellschaft und nicht mehr, wie das im 19. Jahrhundert noch der Fall war, die kapitalistische Gesellschaft wesentlich darin besteht, dass sie vorherige, vormoderne, archaische Gemeinwesen als zerstört. Darin lag ihre progressive und emanzipatorische Wucht. Aber an dem Punkt, wo die Gesellschaft selbst vom Kapital hervorgebracht wird, an dem Punkt ist es nicht so oder nicht mehr so. Und ja, also man muss ja schon von Gesellschaft und Natur als kritischen Begriffen ausgehen. Eine in irgendeiner Weise sich für revolutionär haltende Aufhebung der Individuation und ja, ein Rückgriff aufs Konkrete, ist vor diesem Hintergrund dann eben kein revolutionärer Akt mehr, sondern letztlich genau ein Einverständnis mit der Gesellschaft, die alle Menschen erfasst hat. Also eine Zerstörung der letzten Momente, die es von Kritik noch geben könnte. Das bringt Foucault auf den Punkt, aber eben nur teilweise. Letztlich gibt es bei ihm dann nämlich doch noch so etwas wie ein Konkretes. Er lässt nicht davon, er kann nicht davon lassen. Und genau das ist sozusagen der Nervverdrehpunkt seines Denkens. Er sagt dann nämlich ja, ich sage es mit meinen Worten, also die Sexualität ist böse, die ist von der Macht durchdrungen und an die Sexualität kann man nicht anknüpfen. Die ist ja selbst schon Unterdrückung, aber es gibt etwas schon jenseits der Sexualität. Er hofft darauf, dass eines Tages die Sexualität verschwunden sein wird, dass der Mensch kein sexuelles Wesen mehr sein soll und dann auch kein Mensch mehr, sondern, was haben wir dann? Wir haben dann auf einmal Körper und Lüste. Also wieder das Konkrete, also die Sexualität, was sie mit Macht durchdrungen ist, ist ein abstrakter Zwangszusammenhang und wenn wir den durchbrechen, was, wenn ich Foucault einschätze, er sagen würde, eigentlich nicht richtig gehen kann, aber man müsste eigentlich. Und dann hätte man aber Körper und Lüste. Also will er am Ende wieder was Konkretes in der Hand haben. Ja, in diesem Kontext ist dann eben letztlich doch die Befreiung der Körper und der Lüste das Ziel dieser Theorie. Wovon man sich verabschiedet, wenn man so denkt, ist ja vielleicht, was ja auch möglich wäre, die Sexualität selbst als widersprüchlich zu denken. Also sie einerseits durchaus von Herrschaft durchdrungen ist, aber andererseits eben auch durchdrungen, auch etwas Natürliches, was von Herrschaft durchdrungen wird, also in sich widersprüchlichen Wesens ist. Bei Foucault bricht es auseinander, abstrakte böse Sexualität auf der einen Seite, gute körperliche Lüste auf der anderen Seite. Und damit mit der Tilgung dieses Widerspruchs werden dann eben auch die letzten Reste von Kritik, die eben an dieser Widersprüchlichkeit ansetzen könnten, die werden dann vertilgt. Ja, damit kommt er, also diesen ganzen Ansatz, den er zu dieser Zeit entwirft, freilich tatsächlich dem nahe, was aus dem Subjekt im Spätkapitalismus geworden ist, nämlich, dass es dieses Subjekt zunehmend zermalmt wird und diese Zermalmung, also dass es eben letztlich kein Subjekt gibt, sondern nur sich abwechselnde Kräfteverhältnisse, das wird von Foucault dann als anthropologische Konstante gehandelt. Und damit stellt er sich implizit genau auf die Seite jenes Prozesses, der das Individuum zerstört. Er hat nach Sexualität und Wahrheit 1 nochmal 2 und 3 veröffentlicht dazu, unter dem Titel Der Gebrauch der Lüste und die Sorge um sich. Da vollzieht er nochmal eine Wendung. Und zwar wird das Subjekt jetzt auf einmal wieder verteidigt. Also er sagt gerade, die Unterdrückung der Lüste und der Leidenschaften, das war was Gutes und wir haben seit der Antike das gemacht und das war gar nicht so schlecht. Dadurch konnten wir nämlich handelnde Einzelne werden. Also klingt quasi auf einmal genau andersrum einerseits und klingt andererseits wieder, wie, als würde er zu seinem Anfang zurückkehren, nämlich, dass man jetzt wieder ein Subjekt hat, was nach Freiheit strebt und was sich durchaus als Einheit formieren soll. gut damit. Allerdings würde ich sagen, dass die Radikalität dieser ethischen Wendung, also es wird in der Literatur manchmal als ethische Wendung gehandelt, weil das Subjekt wieder handeln soll, also sich verhalten soll, bei all unserem Umhergetriebensein in den Kräftekonstellationen, können wir uns halt doch noch irgendwie verhalten und so könnte jeder auf seinem Leben ein Kunstwerk machen und der heiteren Gelassenheit frönen. Was das Problem dabei ist, denke ich, also stellte sich Foucault vor dem auf die Seite der Gewalt, das Subjekt auseinanderfetzt, dann nimmt er nun Partei für genau die andere Seite dieser Angelegenheit, nämlich für das gewaltförmige Zusammenschmieden dieses Subjekts. Also er sagt regelrecht, dass die Lüste unterdrückt werden müssen und dass man den Leidenschaften entsagen muss und nicht ganz so extrem und nicht ganz so schlimm alles so Maß halten, ist ein ganz wichtiger Terminus in der Phrase. Aber damit wird eben genau die Gewaltförmigkeit letztendlich wieder affirmiert. Es kommt also zu einer Affirmation der gewaltförmigen Subjektbildung, die aber andererseits auch wieder nur die Wandlung innerhalb des Subjekts widerspiegelt, denn schon die Parteinahme für die Auflösung des Subjekts war ja letztlich eine Parteinahme für das Subjekt in seinem Verfall. Also vorher hatte das Subjekt verteidigt als Zerfallendes und jetzt verteidigt er die Gewaltförmigkeit. Jetzt noch abschließend zu Foucault, um das abzurunden und dann zu Butler überzugehen. Sein Ansatzpunkt sind also die Leute, die sich also dem Gleichen, dem Totalen angeblich entziehen würden, die sogenannten Nicht-Repräsentierten, ist ein wichtiges Schlagwort. Und gerade eben in der von mir ausführlicher diskutierten Phase, also der von Überwachung und Strafen und von der Wille zum Wissen, soll es also letztlich darum gehen, einer bunten Vielfalt von konkreten Ansammlungen von Körpern und Lüsten zum Durchbruch zu verhelfen. Das klingt erstmal, also wir kennen ja von Adorno die Rede vom Nicht-Identischen, also dem, was sich eben auch dem Begriff entzieht. Und das ist ja gerade also im Diskussionszusammenhang der radikalen Linken sehr üblich, Adorno und Foucault also in Parallele zueinander zu setzen, weil es denen ja beiden genau darum gegangen sei. Also der Begriff, der abstrakte Begriff, der das arme Einzelne umklammert, das Konkrete und irgendwie will man dieses Konkrete befreien, irgendwie klingt das ja auch sympathisch, weil man will ja ein lustvolles und sich entfaltendes Wesen sein und man will die Güter, die einen umgeben, irgendwie nutzen und genießen und ja, irgendwie sei das ja doch was recht Ähnliches. Also die Frage ist eben, ob das wirklich so ist und ich hätte es ja vorhin schon mal angedroht, auf Nietzsche sprechen zu kommen, weil ich denke nämlich genau, dass eine Reflexion auf die Nietzsche-Interpretation von Foucault einerseits und von Adorno andererseits ein wenig Licht auf diese Problematik werfen könnte. Also, was für Nietzsche wichtig ist, dass er sowohl für Adorno als auch für Foucault der zentrale Denker ist. Und das könnte einen ja sagen, wieder zu einer Parallele führen. So steht im im ersten Kapitel der Dialektik der Aufklärung, was ja maßgeblich auf Adorno zurückgeht, findet sich die Formulierung: Nietzsche hat wie wenige andere die Dialektik der Aufklärung erkannt. Die Genealogie der Moral ist das unmittelbare Vorbild der Kritik. So, wenn man dann mal nachguckt, also die Genealogie der Moral mal liest von Nietzsche, findet sich zum Beispiel folgender zentraler Satz. Zitat: Die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, all diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen, wie teuer haben sie sich bezahlt gemacht, aber wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller sogenannten guten Dinge. Ja, und auch der Foucault von Willen zum Wissen oder von Überwachen und Strafen würde sich ohne zu zögern affirmativ auf diese Stellen stützen. Aber vielleicht lässt sich doch in Anlehnung an eine ursprünglich mal von Hegel stammende, häufig dann auf Marx angewendete Formulierung auch von einem doppelten Nietzsche sprechen. Für Foucault nämlich, der bezieht sich auf Nietzsche in seinem grundsätzlichen Hass auf das Allgemeine, in seiner Ablehnung auf das Allgemeine, die er einseitig als die Ursache von Gewalt gegen das Besondere und für die Unterordnung des Besonderen erachtet. Also Nietzsche wird insofern von der einen Seite her doch nur verstanden, als Nietzsche interpretiert wird als einer, der die Metaphysik einfach nur beiseite geschafft hätte. Also Nietzsche wird durch die Augen von Heidegger gelesen, der auch großer Verehrer war. Anders stellt sich das aber bei Adorno dar. Das Grausen auf dem Boden der guten Dinge steht für ihn dafür, dass die Vernunft in die Barbarei zurückschlug. Dafür, dass die Vernunft am Beginn schon barbarisch war, das arbeitet Nietzsche richtig heraus. Aber sowohl Adorno als eigentlich auch Nietzsche beharren darauf, dass die Herrschaft der Vernunft auch den Menschen Glück versprach. Und Adorno rekurriert auf Nietzsche insofern, gerade als dieser den Schein der Vernunft nicht beiseite schieben wollte, sondern Nietzsche erweist sich so als alles andere als ein bloßer Antimetaphysiker, als der er oft verstanden wird und als der er bereitwillig von Nietzscheanern wie Heidegger und Foucault und eben Nietzscheanerinnen wie Judith Butler verstanden wird. Also bei Nietzsche um alles andere als um eine Zerstörung der Metaphysik, sondern eben darum, ihr Grauen zu benennen, mit dem Ziel, tatsächlich ein gutes Leben für die Menschen zu ermöglichen. Und gerade an dieser Stellung zu Nietzsche lässt sich die konträre Stellung der kritischen Theorie zu Vernunft und Metaphysik auf der einen Seite und die von Foucault andererseits trefflich studieren. Es geht hier nämlich um keinen geringeren Unterschied als darum, entweder die Aufklärung voranzutreiben, hin zum Glück für alle Menschen, oder halt zum Rückfall zu gelangen, nämlich in die Barbarei des Krieges aller gegen alle, die bei Foucault letztlich eine Naturtatsache ist. Kurs schlingern zwischen der Auflösung des Subjekts auf der einen Seite und seiner Rechtfertigung als Ausdruck des Widerspruchs seines Denkens, erweist sich letztendlich als eine verkappte Kumpanei mit der repressiven Gesellschaft. Also diese ganze Auflösung des Subjekts und dann wieder Rettung des Subjekts, das ist Ausdruck eines Denkens, was letztendlich immer auf diese Repression hinauszielt. Also das Konkrete wird gerettet, um das Abstrakte, was überhaupt erst eine Versöhnung schaffen könnte, letztlich beiseite zu schaffen. Und damit würde ich sagen, im Ganzen handelt es sich dabei um eine repressive Gesellschaftstheorie. Und es kommt nicht darauf an, was diese Theorie subjektiv vielleicht will, das trifft noch mehr als auf Foucault, würde ich sagen, auf Butler zu. Es kommt nicht darauf an, was eine Theorie subjektiv will, sondern, das erfordert dann allerdings Interpretation und genaues Lesen, es ist herauszuarbeiten, worauf sie objektiv hinzielt. Und die These, die ich hier mit dem entfalten möchte, ist, also die von Foucault, und wie wir dann sehen werden von Butler, zielt eben objektiv auf Repression. Zeigt sich eben gerade in der Revolte gegen die Unterdrückung der Sexualität und im Hass gegen das Abstrakte, welches doch gerade das versöhnende Moment sein kann. Er strich mit seinem Denken eben gerade die Möglichkeit zu denken und kritisch zu durchdenken ein. Das zu Foucault. Dekonstruktivismus. Da möchte ich zwei Themen behandeln bei Butler, und zwar erstens ihre Grundthese, dass der Körper ein Konstrukt ist und ein Produkt der Macht. Also wird vieles irgendwie, das vielleicht sage ich nicht jedes Mal dazu, dass er dann Foucault erinnert, weil das hört ja noch so. Und andererseits ihre These an der Befreiung von der Metaphysik, was sie eben auch natürlich mit Foucault und mit Heidegger verbindet. Als Konstrukt betrifft, finden wir bei Butler folgende Formulierung: Der Körper ist vollständig von kulturellen Diskursen erzeugt und von der Macht durchdrungene Materie. Oder der Körper ist für Butler selbst ein Stück Gesellschaft, und die Gesellschaft und ihre symbolische Ordnung materialisieren sich im Körper und nun nochmal Judith Butler, Körper von Gewicht. Die Materie der Körper wird neu gefasst als eine Wirkung der Machtdynamik. Also der Körper und seine Materie als Wirkung der Macht. Oder noch mehr davon, die Materie ist vollständig erfüllt mit abgelagerten Diskursen. Also gibt es eine Durchdringung der Materie mit abgelagerten Diskursen, die aber andererseits diese Materie wiederum hervorbringen. Butler sagt, sie will das Körperliche, sie verwendet den eigenartig schillernden Begriff der Materialität. Diese Materialität soll weder vorausgesetzt noch negiert werden. Butler sagt, ich will weder das eine noch das andere tun, im Körper von Gewicht nämlich. Und ich würde ja dem Zusammenhang entgegenhalten, es gelte sowohl das eine als auch das andere zu tun. Sowohl die Materie vorauszusetzen, als auch sie zu negieren. Aber was das genau bedeuten soll, führe ich aus. Kurz noch zum weiteren Verständnis von Butler. Also das biologische Geschlecht betrachtet sie genau wie das gesellschaftliche Geschlecht, also Gender, als eine kulturelle Norm, die dann wiederum die Materialisierung der Körper regiert. Was ich einwende dagegen ist, dass es sich bei dem, was Butler da vorlegt, wird der durch und durch von Gesellschaft durchdrungene Körper affirmiert. Und zwar als positiver kritischer Ansatzpunkt affirmiert. Die sagt ja, die Materie ist vollständig erfüllt mit abgelagerten Diskursen. Und genau darüber, dass der Körper eben von Sprache durchdrungen ist, darüber wies sie ja, das ist ja nicht schlimm, sondern das ist ja genau der Ansatzpunkt, den sie hat. Also weil das sprachlich hergestellt ist, weil da Gesellschaft drin ist, und das ist ja das Skurrile und Schräge an dieser Theorie, also weil das alles von Gesellschaft durchdrungen ist, genau deswegen könnte man es eigentümlicherweise ändern. Butler selbst sagt, es wäre aber falsch zu behaupten, der Körper werde vollkommen und erschöpfend sprachlich konstruiert. Und sie will auch keine Entkörperung betreiben, sondern sie versteht ihren Ansatz durchaus auch als eine Rückkehr zum Körper, nämlich zum Körper als einem Ort der gelebten Möglichkeit, als einem Ort für eine Reihe kulturell sich erweiternder Möglichkeiten. Also man kann Butler durchaus nicht kommen, und da haben viele Antisexistinnen recht, wenn sie das sagen, es gibt ja bei Butler den Körper und es ist ja gar keine Entkörperung, die da betrieben wird. Stimmt, das sagt ihn ganz ausdrücklich so. Die Frage ist, also was bedeutet und ob das nun gut oder schlecht ist. Aber jedenfalls sagt sie es erstmal. Es geht um eine Rückkehr zum Körper als einen gelebten Ort der Möglichkeit, als einem Ort für eine Reihe kulturell sich erweiternder Möglichkeiten. Also haben wir wieder mal den Griff nach dem Konkreten. Sie will also Feminismus, schreibt sie, gerade nicht als eine Praxis der Entkörperung betreiben, nein, sondern sie will eben auf den Körper als Konkretes zurückgreifen. Das Dilemma dieses Ansatzes besteht darin, dass also einerseits der Körper durch und durch politisch sein soll, also gesellschaftlich, und andererseits soll er aber wiederum auch nicht erschöpfend linguistisch, schreibt sie, konstruiert sein. Und diesem Dilemma liegt ein bei Butler vorliegendes grundlegend falsches Verständnis von Natur und Gesellschaft zugrunde. Ganz im Gegensatz zu ihren Selbstbekundungen stellt sie nämlich ein durchaus dichotomes Verhältnis von Natur und Gesellschaft auf. Also sie stellt die völlig abstrakt gegenüber. Das eine ist Natur und Natur ist natürlich. Und Gesellschaft ist Gesellschaft und das ist gesellschaftlich. Das steht sich also schlecht abstrakt entgegen. Das ist eine klassische Dichotomie, die eigentlich schon von Kant kritisiert wurde. Jetzt bringe ich ein bisschen Adorno, aber die Objektivität des geschichtlichen Lebens selbst ist die von Naturgeschichte. Also ich kann es wirklich nicht mit besseren Worten sagen. Ne? Also das geschichtliche Leben selbst ist schon Naturgeschichte. Und das sogenannte Naturgesetz ist gerade eins der kapitalistischen Gesellschaft. Da steht also Gesellschaft und Natur im dialektischen Verhältnis zueinander. Das ist ein ganz früher Aufsatz. zur Idee der Naturgeschichte. Und er greift dann später nochmal zurück in der negativen Dialektik und formuliert dann dort die herkömmliche Antithese von Natur und Gesellschaft ist wahr und falsch. Also sich Natur und Gesellschaft schroff entgegenstehen, ist laut Adorno sowohl wahr als auch falsch. Butler sieht aber diese Wahrheit daran nicht und erklärt dieses Gegenüberstehen einfach für falsch. Und damit zieht sie diese abstrakte Antithese nur ein weiteres Mal durch. Das geschichtliche Sein in seiner äußersten geschichtlichen Bestimmtheit ist als naturhaftes Sein zu begreifen. Einerseits. Und andererseits ist die Natur da, wo sie als Natur scheinbar am tiefsten in sich verharrt, geschichtliches Sein. Also ein Konzept, in dem Natur und Gesellschaft sich gegenseitig ausschließen und gegenseitig ineinander enthalten. Und vor diesem Hintergrund erweisen sich Butlers Antinomien beide als falsch. Weder ist der Körper durch und durch politisch formiert, noch lassen sich irgendwelche Reste davon abtrennen und am Ende gar ein Körper konstatieren, der ein Ort gelebter Möglichkeiten sein könnte oder der eine Reihe kulturell sich erweiternder Möglichkeiten schaffen könnte. Ganz in dem Kontext steht dann auch Butlers Umgehen mit der Thematik Sex und Gender. Die klassisch-feministische Entgegensetzung von Sex, in Klammern Natur, und Gender, in Klammern Gesellschaft, wird von Butler durchaus zu Recht attackiert, aber dabei in falsche Identität aufgelöst. Denn nicht nur ist Sex immer schon, wie Butler sagt, Gender, sondern, und diesen naheliegenden Schluss unterlässt sie zu ziehen, Gender immer auch schon Sex. Diesen Schluss aber kann sie nicht ziehen, weil sie eben keinen kritischen Begriff von Natur und Gesellschaft, also Sex und Gender, hat, sondern Gesellschaft letztlich reduziert auf Sprechakte, also wir reden miteinander und darüber konstituieren wir schon Wirklichkeit, Performanzen, also Subjekte stellen sich dar, und eben ganz wichtig Konventionen reduziert. Und am Ende dann purzeln bei ihr wieder die Körper und die Lüste als konkreter heraus. Obwohl sie doch, und wo sie recht hat, hat sie recht, durch und durch politisch sind. Komisch irgendwie. Was an Butler anzumerken ist, also der politische Charakter, dieses durch und durch Durchdrungensein von Gesellschaft, dem eben das Subjekt im Spätkapitalismus ausgesetzt ist, was Butler ja mit Foucault durchaus erkennt, das beinhaltet eben ganz viel weniger und geringere Handlungsspielräume als selbst noch die Natur. Also das Geschlecht kann ich mir zur Not noch umoperieren lassen, wenn ich es möchte. aber den gesellschaftlichen Zusammenhang und das, was eben Waffler auch anhand der Sprache formuliert, gibt es keinen Zugriff. Sorry. Waffler unterliegt dem Trugschluss, Natur sei statisch und Gesellschaft sei veränderlich. Also ganz klassisches Bild, Natur ist das Unveränderliche und Gesellschaft ist veränderlich. Und deswegen muss sie sagen, Geschlecht ist nicht Natur, sondern ist Gesellschaft, weil Gesellschaft ist ja veränderlich und dann können wir es verändern. Ganz komischer Naturbegriff. Also komisch nicht, sondern wir kennen den aus den Naturwissenschaften. Also, Waffler unterliegt dem Trugschluss, Natur sei statisch und Gesellschaft veränderlich. Und um die Vermittlung dieses falschen Gegensatzes dreht sich ihr ganzer Ansatz. Gleichzeitig Natur als veränderlich und Gesellschaft als statisch begreifen und diesen Gegensatz unter Verweis auf die reelle Subsumption der Arbeit oder das Kapital geschichtlich herleiten, dann ließe sich damit vielleicht keine dekonstruktivistische Praxis betreiben, denn jeder Ausblick auf ein konkretes wäre damit verstellt, aber das wäre doch immerhin ein Ansatzpunkt für eine materialistische Kritik des Geschlechterverhältnisses. Aber das macht sie nicht. Das ist ja auch häufig so eine Diskussion, ne? Also, viele Gegner von Waffler sagen ja, die will das Subjekt abschaffen. Habe ich selber eigentlich auch ganz gerne schon gesagt. Stimmt ja auch irgendwie. Aber trotzdem ist es nicht ganz richtig. Mitnichten läuft Wafflers Ansatz hinaus auf eine Abschaffung des Subjekts und der Politik. Wäre es dies, also würde sie wirklich Subjekt und Politik abschaffen wollen, dann wäre sie nicht Poststrukturalistin, sondern Kommunistin. Aber ihr geht es um was völlig anderes, nämlich eben um ein anderes Subjekt und eben nicht wie Attacke um eine andere Welt, sondern um eine andere Politik. Schauen wir, was damit gemeint ist. Nötig ist laut Butler der Abschied von den universellen Kriterien für dieses Subjekt. Und zwar, das Subjekt ist kulturimperialistisch, das Subjekt, so wie wir es kennen, ist kulturimperialistisch, eurozentrisch und männlich. Das Subjekt soll also diese Eigenschaften verlieren. Und wenn wir dann ein Subjekt haben, was nicht mehr so eurozentristisch, nicht mehr sich am europäischen Konzept der Aufklärung orientiert und das nicht mehr gewaltförmig durch die ganze Welt bomben will, dann haben wir das in den Händen, was Judith Butler das andere Subjekt nennt. Und daran zeigt sich, dass die häufig geäußerte Kritik an der angeblichen Unwirksamkeit von Butlers Theorie ziemlich daneben liegt. Noch was zum anderen Subjekt. In dem Text schreibt sie, gibt es so etwas wie die Position von Butler, sie spricht also hier über sich, oder ist es nicht vielmehr nur die Grammatik des Subjekts, die uns dazu ermuntert, das so zu sehen? Also weil sie halt ich sagt und andere du oder sie zu ihr sagen. Deswegen wird das suggeriert, dass die Theorie Ergebnis eines Subjekts sei. Das ist aber vielleicht nur eine grammatische Suggestion. Hier kommt dieser seltsame Charakter der Sprache zum Vorschein, der also wirklich ihre Schriften grundlegend durchzieht. Die Sprache aber ist ebenso, wie Marx es in Grundrissen formuliert, ist das Produkt eines Gemeinwesens, wie sie in anderer Hinsicht das Dasein dieses Gemeinwesens ist. Also sowohl Produkt der Gesellschaft als auch diese Gesellschaft als Ganzes, steht im Grundrissen. Das Verhältnis von Sprache und Gesellschaft ist also keineswegs so gestrickt, dass die Sprache, wie man marxistisch meinen könnte, eine bloße Funktion der Gesellschaft ist. Und wenn Poststrukturalisten sozusagen nur das meinen, also dass Sprache nicht bloß was Abgeleitetes ist, dann haben sie ja durchaus recht. Löst andererseits die Gesellschaft wiederum in Sprache auf und will über die linguistische Konstruktion des Subjekts ausgerechnet auch noch beweisen, dass es veränderlich ist. Derweil ist aber die Sprache so zerstört und so degeneriert wie der Rest des gesellschaftlichen Verhältnisses ohnehin. Das Subjekt, laut Butler, sprachlich konstruiert und sie betont, das bedeutet nicht, dass es determiniert ist, denn es wird ja durch die Sprache, durch Sprechakte, wie sie mit Verweis auf den Austin und vor allem auf Searle halt herausarbeitet, also US-amerikanische Sprachphilosophen, es wird immer wieder neu entworfen, im jeweiligen Sprechen nämlich miteinander. Und daraus ergebe sich an den Schnittstellen der Diskurse, wie sie schreibt, eine Handlungsmöglichkeit. Weil wenn das Subjekt immer wieder sprachlich im Gespräch hergestellt wird, dann kann man das ja auch anders machen, so meint sie das. Also Subjekt sei reine Konvention. Aber, und hier wieder mal Marx, das Geld entsteht nicht durch Konvention, so wenig wie der Staat und damit eben auch nicht das Subjekt. Das Subjekt ist alles andere als Produkt von Konventionen, Interaktionen und Performanzen, sondern das Subjekt ist eben Resultat einer notwendigen Verdoppelung, in der sich der Wert im Staat einerseits und Ökonomie andererseits auseinanderlegen muss. Niemals haben sich irgendwelche Menschen darauf geeinigt, einen Gesellschaftsvertrag zu unterschreiben oder verabredet, Gold als allgemeines Äquivalent anzuerkennen, sondern die Existenz von Geld, Subjekt und Staat ergibt sich notwendig aus der kapitalistischen Gesellschaft und einzig in dieser Konstellation treten Individuen als handlungs- und kritikfähige Subjekte auf. Heraus, also dass dieses westliche Subjekt der zentrale Kritikpunkt ist, das, was sie nicht aufsprengen, aber doch soweit aufwässern will oder weicher machen will, also muss sie also zwangsläufig da gewisse Sympathien haben, also gucken, wer widersetzt sich dem westlichen Universalismus. Wobei sie ja eben nicht erkennt, ihr Gerede von Kultur, also das wäre also nochmal, glaube ich, einen eigenen Vortrag auch wert, also ihr Gerede von Kultur, also was ist das überhaupt, eine Kultur? Also, wenn ich es jetzt einfach mal mit Zivilisation übersetze, dann ist es die menschliche Umformung von Natur zu menschlichen Zwecken und daraus entwickeln dann menschliche Ideen, Gedankensysteme, Religionen, also in irgendeiner Weise Formen, wie die Menschheit so Ja, und so vulgärmaterialistisch werde ich dann am Ende auch. Also letztendlich fußt das auf Naturverarbeitung und Naturformung. Also das geht dann eben ein bisschen zur sogenannten Kunst hin. So, die Kultur, ja, gleichbedeutend mit Zivilisation. An dem Punkt, wo man dann aber anfängt, von Kulturen zu sprechen, die sich grundlegend unterscheiden, dann wird die Sache haarig. Und genau das macht Butler. Also als gäbe es unterschiedliche Kulturkreise und nicht etwa eine einheitliche kapitalistische Weltvergesellschaftung mit Menschen weltweit, die andere Religionen haben, andere Gebräuche haben, andere Sprachen haben, okay, alles zugestanden. Aber zentral erstmal, also es gibt einen kapitalistischen Weltmarkt und eine kapitalistische Vergesellschaftung. Das ist der erste Punkt. Wichtiger ist eine Antwort, nämlich, dass sie von einer europäischen Kultur spricht, die angeblich die restliche Welt kolonisieren würde. Nun gab es einen Kolonialismus und nach wie vor, das stimmt auch alles, der 90 oder wie viel Prozent auch immer des Reichtums ist im Norden beherbergt und ja, wenn man sich anguckt, wo Menschen Hunger starben, dann vor allem eben nicht in Europa und Nordamerika, sondern viel mehr in Südamerika und Afrika. Aber das auf den Begriff bringen zu wollen, eine westliche Kultur unter Joche all die anderen Kulturen, ist eigentlich falsch. Also, weil es nicht die westliche Kultur ist, die da irgendjemanden unterdrückt, sondern eben, also es ist ein kapitalistischer Vergesellschaftungszusammenhang, der zuerst in Europa und Nordamerika sich vollends durchgesetzt hat und der deswegen in der Lage war, die anderen Teile der Welt sich zu unterwerfen und sie zu kolonisieren. Aber das ist keine Dominanz irgendeiner Kultur, sondern das ist der Vorsprung derer, die beim kapitalistischen Wettlauf 100, 150 oder wie viel auch immer Jahre eher loslaufen durften. Keineswegs ergibt sich die Handlungsfähigkeit, wie Butler meint, aus einem kulturellen Zusammenhang heraus. Sie meint ja eben, die westlichen Werte müssen sich nicht universalisieren, weil in jeder Kultur wird ja gehandelt und gesprochen. Und demzufolge kann man auch überall kritisch sein, weil überall gibt es Konventionen, die in Frage gestellt werden können. Aber genau so sieht es nämlich nicht aus. Ein kritikfähiges Individuum braucht eben das, was unter Geld, Subjekt und Staat formiert und unter diesen Bedingungen wird eben ein Subjekt konstituiert. Kritik ergibt sich dann nicht aus dem kulturellen Zusammenhang heraus. Allerdings ist durch den Prozess des Zerfalls des Subjekts die Gesellschaft zwischenzeitlich in zweite Natur ausgeartet. Und das wohl meint Butler, wenn sie von Kultur spricht. Und damit, in dieser zur Natur erstarrten Gesellschaft, werden die Individuen dann tatsächlich, ganz so wie es Butler sagt, durch und durch politisch konstruiert. Die Handlungsfähigkeit kommt dann derartig herunter, dass sie sich tatsächlich, so wie Butler das meint, in einem diskursiven Umdeuten von Diskursen erschöpft Damit sagt sie die Wahrheit über diese Gesellschaft. Nur mit Kritik hat es überhaupt nichts zu tun. Die Dekonstruktion von Subjekt und Politik meint bei Bartler also nicht deren Abschaffung. Dieses andere Subjekt und diese andere Politik bedeuten nichts anderes als die völlig im Einklang mit dem destruktiven Weltlauf des Kapitals stehende Degeneration des Begriffs der Menschheit, die heutzutage dazu führt, dass die Menschenrechte, einst staatliche Garantie des autonomen Subjekts, heute als Waffe gegen Israel gewendet werden. Dass sich dieser Staat gegen diesen Weltlauf zur Wehr setzt und dabei das missachtet, notwendig missachten muss, was aus den Menschenrechten geworden ist, das ist ein Zeichen dafür, dass das sogenannte Projekt Aufklärung im Ganzen gescheitert ist, und zwar eben deshalb, weil es nicht mit aller Radikalität zu Ende getrieben wurde. Katastrophe ist, wie immer, Ausdruck mangelnder Radikalität und nicht etwa von zu viel Radikalität. Sie ist eben nicht Ausdruck eines zu universellen, eines zu eurozentristischen Verständnisses von Aufklärung, sondern genau das ist es, woran es mangelt. Als Staat steht Israel genau für das, was Bartler ablehnt, nämlich für das klassische, das moderne, das tatsächlich moderne, nicht postmoderne Subjekt, und für die klassische Politik, die eben auf mehr hinaus wollte, als nur auf die Legalisierung der Barbarei der Völker. Bartler geht es aber eben um ein anderes Subjekt und eine andere Politik. Man müsse, jetzt kommt das letzte Zitat von Bartler, man müsse ihm, dem Subjekt Basibel, dem anderen Subjekt, freies Spiel geben als einem Schauplatz, an dem bisher unvorhergesehene Bedeutungen zum Tragen kommen. Der Griff nach dem Konkreten gerät ihr, Judith Bartler, wie vielen anderen schon zuvor, zum Griff nach der Barbarei. Wer sich positiv auf das andere oder auf die anderen bezieht, dessen Denken muss letztlich einer inneren Dialektik folgen, die am Ende nichts anderes bereithält als die Verschärfung und Zuspitzung genau dieser Totalität. Es ist dies die objektive Bewegungsrichtung derartigen Denkens. Da fällt mir der bereits am Anfang zitierte Friedrich Nietzsche ein, die Wertvergesellschaftung. Er nennt es unsere europäische Kultur, das sei ihm verziehen. Unsere europäische Kultur befindet sich in einer Tortur der Spannung und rast wie auf eine Katastrophe los. Er hat es schon zitiert. Oder eben, wer mir noch einfällt, Thomas Mann. Oft will mir die Gegenwartsliteratur als ein Abschiednehmen erscheinen. Ein Abschiednehmen, bevor die Nacht sinkt. Eine lange Nacht vielleicht und ein tiefes Vergessen. Mit diesem durchaus pessimistischen Gedanken und der Gewissheit, dass es auch anders kommen kann, wenn die Menschheit sich gegen den Weltlauf entscheidet, möchte ich hier meinen Vortrag beenden. Das waren für heute 2 Stunden Sachzwang FM. Wir bitten die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Aber dafür hat ja der inhaltlich hochinteressante Vortrag mehr als entschädigt. Martin Dornis referierte eine Kritik der Gender-Ideologie unter seinem Titel »Geschlecht ist nur ein Konstrukt«. Der natürlich ironisch zu verstehen ist. Die Kritik hat sich vor allem an den Chefideologen Michel Foucault und seiner Schülerin Judith Butler abgearbeitet. Martin Dornis hat natürlich auch noch ein schönes Schlusswort für uns parat. Das natürlich jetzt, also gerade im Kontext so des antisexistischen Spektrums, wird ein Problem formuliert. Ne? Und dieses Problem existiert. Also das ist halt eben tatsächlich, also unter kapitalistischen Bedingungen eben nach wie vor ein hierarchisches Geschlechterverhältnis existiert. Und bisweilen die Gefahr, also dass man sozusagen das Problem mit Ablehnung des Poststrukturalismus, der nun mal gegenwärtig der hegemoniale Feminismus ist, und mit Ablehnung genderkritischen Ansätze, dass man quasi die Problematik des Geschlechterverhältnisses an sich mit entsorgt. Und da würde ich halt wirklich entscheidend warnen davor. Wäre ich jetzt ganz kurz mal eben als Schlagwort formuliert, also ist eben tatsächlich eine materialistische und auf der kritischen Theorie begründete, also Kritik des postmodernen Geschlechterverhältnisses formuliert werden muss. Also dass da schon also durchaus auch also dass da ein Problem angesprochen wird, das halt nach wie vor hart, ne? Also wenn ich so sage, die jetzt auf die 20er Jahre hin formuliere, die Kulturkritik entdeckt so, dass es ein Problem mit der Identitätslogik gibt, von der sich die tatsächliche Linke sozusagen, also die Marxisten, verabschiedet haben, mit der sie sich überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt haben, dann hat diese konservative Kulturkritik insofern natürlich eine Berechtigung, also bis hin zu Heidegger, als die überhaupt das mal gesagt haben, es gibt eine Unterwerfung der Sache unter den Begriff. Nur hatten sie die falsche Lösung quasi parat und haben die ganze Sache falsch gedacht. Und das trifft, sag ich mal, also auf gegenwärtige Diskussionen und das Geschlechterverhältnis teilweise auch zu. Also eine kritische Theorie interessiert sich dafür tatsächlich kaum. Und da könnte man sozusagen, das ist gewissermaßen die Strafe für die kritische Theorie, dass derartige Leute wie Butler auftauchen und halt ihrerseits dieses Thema besetzen. Da kann man eben nicht nur sagen, ja, die blöde Butler, die macht das völlig falsch, sondern dazu bedarf es dann eben auch tatsächlich einer materialistischen Kritik dieses Geschlechterverhältnisses. Soweit Martin Dornis. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich vom Mikrofon. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Auf Wiederhören.